Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Fabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Fabeck. Zweite Folge. 1. bis 2. März 1930. Fett auf! Hallo, Herr Nachbar. Es ist aber eine Freude, dass Sie sich an unsere Seite stellen. Ich stehe nicht auf Ihrer Seite. Ich bin dienstlich hier. Ich dachte, die Ermittlungen im Fall Wessel seien abgeschlossen. Darüber habe ich keine Kenntnis. Weiß doch jeder. Wessel hat seine Miete nicht bezahlt. Die Vermieterin ist in eine Kneipe gegangen und hat sich Hilfe geholt. Einen kommunistischen Zuhälter. Und? Der Wessel hat mit einer Prostituierten zusammengelebt. Horst Wessel war Sohn eines Pfarrers und der Zuhälter hat ihm ins Gesicht geschossen. Sie glauben noch nicht den Unsinn, den Goebbels verbreitet. Der will aus Wessel einen Märtyrer machen. Ich glaube nur, was ich sehe. Und ich sehe, dass Sie und Ihre Leute hier eine Beerdigung pietätlos stören. Wir stören nicht. Wir passen auf Deutschland. Das macht nämlich außer uns keiner mehr. Sie und Ihre Kollegen ganz bestimmt nicht. Sie irren sich, genau das tun wir. Und da wollen Sie mit Ihren Leuten... Rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber. Dann machen Sie das mal baldmöglichst. Nachrichten auf der Höhe der Zeit. Reichsinnenminister Karl Severing, SPD, hat mit der Sperrung der Reichszuschüsse für die thüringische Landespolizei gedroht. Severing will mit der Sperre verhindern, dass der neue Bildungs- und Innenminister Wilhelm Frick von der NSDAP die seit seinem Amtsantritt im Januar durchgeführte sogenannte Säuberung der Polizei fortsetzt, in deren Zug republikanisch gesinnte Polizisten entlassen und Nationalsozialisten eingestellt und befördert werden. Herr Kriminalrat Gennert, Sie hier und nicht in Düsseldorf? Und dann noch am Samstag? Der Karneval. Im Rheinland brodelt es schon. Wie laufen die Ermittlungen gegen Ihren Düsseldorfer Serienmörder? Woher wissen Sie, dass es einer ist? Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Eine sehr spannende Lektüre in den letzten Wochen. Vielen Dank. Das Wort Serienmörder sollte nur intern verwendet werden. Irgendwer hat sich verplappert. Wir haben es nach außen nie gebraucht, um die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen. Aber dafür fehlt Ihnen ja leider das Gespür. Wie meinen Sie das? Hier, bitte. Die druckfrische BZ. Tod im Filmatelier. Betty Winter von Scheinwerfer erschlagen. Polizei vermutet Sabotage. Und daneben ein Foto von Ihnen. Der Kommissar am Tatort. Erklären Sie mir das bitte. Da gibt es nichts zu erklären. Eine Schauspielerin ist gestorben und Ihr Produzent wollte damit unter allen Umständen in die Schlagzeilen. Und da haben Sie ihm dann dabei geholfen. Eine Pressekonferenz am Tatort. Wir waren dagegen. Gräf und ich sind nur geblieben, um die Kontrolle zu behalten. Solange ich in Düsseldorf bin, möchte ich, dass Sie sich genau an Böhms Dienstvorschriften halten. Keine Extratouren, keine Alleingänge. Warum haben Sie etwas von Sabotage gesagt? Damit die Presse nicht wild rumspekuliert? Ist Ihnen ja bestens gelungen. Haben Sie denn schon eine Spur? Es läuft eine Fahndung nach einem Mann, der sich bei der Filmproduktion unter falschem Namen eingeschlichen hatte und abgetaucht ist. Felix Krempin. Die Kommunisten äußerten sich in unangemessener Weise über den Toten, setzten ihn gar mit hohen Gesängen herab und beschädigten auch den Ruf des Gauleiters Groß-Berlin, Josef Goebbels. Da scheint ja was los gewesen zu sein, Reinhold. In der Tat. Oh, Charlie. Oh. Wolltest du zu mir? Lasst euch nicht stören. Hallo, Gerion. War nicht wichtig. Charlie? Ich muss zu Böhm. Ich dachte, du hast noch Prüfungen. Und am Wochenende muss ich was verdienen. Ich tippe Berichte. Hast du Zeit für einen Kaffee? Leider nicht. Wollen wir vielleicht mal wieder ausgehen? Vielleicht, wenn die Prüfungen vorbei sind. Ich vermisse dich. Du siehst gesund aus. Ich nehme das Zeug nicht mehr. Wie lange? Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also wie lange? Mehr als ein halbes Jahr. Über den Berg bist du damit noch nicht. Bis bald. Ja, da hast du recht. Jetzt Bierchen, Reinhold? Bei Aschinger? Keine Zeit, Gerion. Ich muss deinen Bericht tippen. Ich mach Schluss für heute. Muss noch was erledigen. Vergnügte Gesellschaft, die hier ihr Wesen treibt? In der Tonstunde? Beim Spielen der selbstgebauten Instrumente? Beim Nachmalen der Werke großer Meister? Nein. Es hat eine besondere Bewandtnis mit diesen Leuten. Sie sind Insassen eines Abstinenzsanatoriums, in dem sie sich von Alkohol oder Morphium oder Kokain entwöhnen sollen. Opfer der Rauschgifte. Dieses Abstinenzsanatorium ist den Wittenauer städtischen Heilstätten angegliedert und da hier ausschließlich abstinente Ärzte und Pfleger eingestellt sind, gelingt es dem Städter nicht, an seine Gifte zu kommen, selbst wenn er ein ansonsten freies Leben führt. An das Publikum. Aufgrund der amerikanischen Wirtschaftskrise haben Millionen deutscher Frauen und Männer ihre Arbeit verloren. Nun soll ihnen auch ihr letzter Trost genommen werden, die Filmkunst. Und wieder kommt das Unheil aus Amerika, der Tonfilm. Viele Kinos müssen wegen der Einführung des Tonfilms schließen. Dabei ist der Tonfilm nichts als schlecht konserviertes Theater zu überhöhten Preisen. Tonfilm ist Kitsch. Tonfilm ist geistiges Gift. Tonfilm ist Verflachung. Verflachung zerstört die Gesellschaft. Darum fordert gute, stumme Filme. Perfekt. Albert, geben Sie das bitte in den Satz. In Kleistfraktur 1000 Plakate in DIN A0. Für Berlin und Potsdam. Sie auch noch nach ihr. Wer denn noch? Oppenberg, ihr Produzent, hat jeden Tag mindestens 20 Mal angerufen und nach Vivian Frank gefragt. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit ihr gesprochen? Gesprochen? Die Frank hat mich nicht mal angekickt. Wir Normalsterblichen, wir existieren ja nicht für die. Also danach haben Sie sie nicht mehr gesehen? Nee. Das heißt doch, einmal. Wo? In Verrucht. Ihren letzten Film. Naja, da fällt mir was ein. Der Rudolf Czerny, der war ab und zu hier. Kennt man ja auch. Ihr Schauspielpartner? Ja, also, wenn Sie mich fragen, dann haben die beiden nicht nur ihr Schauspieler. Und der wohnt auch bloß am Ende der Straße. Dann werde ich ihn mal aufsuchen. Nein. Du bist kaputt. Nicht mit dir. Los, Gerion, kauf dir welche. Charlie. Deine Karriere, mein Sohn. Deine Karriere. Hast du mich schon nicht mehr blicken lassen? Kokain. Nein. Nein. Mit dir im Plaza. Ist das hoch? Du hast ihn erschossen. Vater. Im Dienst. Du bist kaputt, Gerion Rat. Genau das mit Ihnen. Guten Abend, Herr Czerny. Wie kommen Sie hier rein? Durch die Tür. Und warum schlafen Sie in meinem Sessel? Können Sie nicht am Bahnhof bleiben? Ich bin Polizeikommissar, keine Angst. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Sie haben ausgezeichneten Whisky, möchten Sie auch einen? Das ist Hausfriedensbruch. Den kann man auf viele Arten begehen. Indem man jemandem die Geliebte ausspannt. So wie Sie das bei Ihrem eigenen Produzenten mit Vivian Frank getan haben. Warum sagt er mir das nicht selbst ins Gesicht? Ich habe doch vorhin noch mit ihm gedreht. Weil Herr Oppenberg es noch nicht weiß. Und woher wissen Sie es? Ich suche Vivian. Ihr Portier hat sie wiedererkannt. Pech, wenn man so ein berühmter Schauspieler ist wie Sie, Herr Czerny. Oppenberg hat sie wie ein Spielzeug behandelt. Der liberale Gentleman, der nichts dagegen hat, wenn sich seine Geliebte einen Seitensprung erlaubt. Aber Vivian ist ganz anders. Sie sollten sie mal kennenlernen. Ich hatte schon das Vergnügen. Niemand kennt sie wirklich. Außer Ihnen. Das habe ich wenigstens gedacht. Sie hat mich sitzen lassen. Wir wollten zusammen einen Kursurlaub machen. Aber sie ist einfach nicht gekommen. Ein anderer Mann? Ich tippe eher auf Hollywood. Warum? Sie hat davon erzählt, dass sie einen Produzenten kennengelernt hat. Ihr Englisch ist gut genug. Interessant. Und wie ist das bei Ihnen jetzt so mit dem Sprechfilm? Wieso? Ach, nur so. Wie wollten Sie verreisen? Mit dem Zug. Ab Bahnhof Zoo? Ja. Werden Sie Oppenberg von Vivian und mir erzählen? Das wird vorerst nicht nötig sein, denke ich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Wirklich? Dann können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun. Ich bin heute Abend auf einen Kostümball eingeladen. Und Sie haben doch sicher Zugang zu einem Kostümfundus? Sie haben ja Methoden. Ich habe eine Verabredung und bin schon viel zu spät. Sind Sie wirklich Polizist? Ja, aber kein Preußischer. Ja, dann machen Sie vielleicht besser einen aus sich. Der Hauptmann von Köpenick! Wo haben Sie denn das Kostüm her? Wahrscheinlich aus den gleichen dunklen Quellen wie Sie Ihre Häftlingskleidung, Czerwinski. Ich tippe mal, Zellengefängnis Moabit. Sehr gut. Da arbeitet ein guter alter Freund von mir. Sind Sie mit dem hier? Nee, mit Kollege Brenner. Und Sie? Mit einer Dame. Charlotte Ritter. Wie kommen Sie darauf? Na, weil ich die von gesehen habe. Als Indianermädchen. Ich habe eine andere Verabredung. Stimmt. Da hätten Sie auch als Cowboy kommen müssen. Ja, da jetzt lang. Entschuldigung? Eine Bekannte, Kathi, hatte hier Tisch 8 reserviert. Ja, wer zu spät kommt. Was soll das heißen? Da saß eine Dame 2 Stunden allein. Ja, wo ist sie jetzt? Mit einem anderen Herrn gegangen. Welcher andere Herr? Oh, vom Kostüm her würde ich sagen, Millionär. Wann ist sie gegangen? Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja noch da. Hier gibt's viele dunkle Ecken. Wer will noch mal? Wer hat noch nichts? Damenwahl. Ha, nur nicht nervös werden, ihr Herren. Jetzt zeigt euch mal von eurer besten Seite. Ihr Männer, jetzt benehmt euch mal in diesem schönen Land. Wir sind doch eine moderne Republik. Wir Frauen dürfen wählen, wir benutzen den Verstand. Damit auch sicher ist, nie wieder Krieg. Ihr Männer, jetzt entspannt euch mal und seid doch mal galant. Und legt euch meine Geige und das Kinn. Wenn wir uns wen zum Küssen wählen, dann nehmen wir Musikant. Den Oberstleutnant steckt euch sonst wohin. Die Tiller. Immer noch auf der Suche nach Charlie Ritter, Herr Kollege? Ist Kollege Czerwinski schon so besoffen? Ich habe ihm gesagt, ich bin mit einer anderen. Oh, lala, schauen Sie mal, da vorne tanzt die Charlie. Mit dem Indianer. Scharfe Granate, nur die Titten sind ein bisschen klein. Kriegen Sie sich ein, Brenner. Die Kleine hat sie ja mal rangelassen, habe ich ganz vergessen. Halt die Schnauze. Und wie war sie so, versaut? Jetzt reicht's. Aufhören! Wenn du nicht deine verdammte Schnauze hältst, passiert was. Und einen Witz machen darf. Der war aber nicht gut, dein Witz. Meinst du, du bist der Einzige, dem das Indianerflittchen einen geblasen hat? Du Arschloch! Ich hab eins davon gelernt! Hast du blöde Sau immer noch nicht genug? Die Leute klatschen schon! Bitte macht es draußen, Jungs! Verhackt euch und ich gebe aus! Er hat mir ins Gesicht geschlagen. Das zeige ich an. Damit gehe ich zu Böhm. Montagmorgen beginnt dein Untergang. Das verspreche ich dir, Rat! Nein, könnt euch draußen! Salonzimmer, innen, nachts. Der geheimnisvolle Mann läuft erregt auf und ab. Schrifttafel: Warum haben Sie meinen Star noch nicht gefunden? Er blättert in Zeitungen, wieder und wieder. Schließlich zerfetzt er sie. Die Fetzen schweben wie Schneeflocken zu Boden. Er greift nach dem Telefonhörer. Soll er selbst den entscheidenden Hinweis geben? Schrifttafel: Die Welt muss mein Meisterwerk kennenlernen. Er lässt den Hörer sinken. Nahaufnahme. Ein Lächeln umspielt seine Lippen. Ruhe kehrt in ihn ein. Er kann warten. Er hat einen neuen Plan. Vom Blitz getroffen. Sehen Sie diesen lustigen, einzigartigen und herrlich vollkommenen Film im Kino. Eine göttliche Liebeskomödie. Und göttlich wird hier wörtlich genommen. Vom Blitz getroffen mit Rudi Czerny und Vivian Frank. Ein Montana-Tonfilm, von Zeus abgesegnet. Eine Manfred-Oppenberg-Produktion. Ja, bitte? Dr. Schwarz, entschuldigen Sie die Störung. Der Tod kennt keinen Sonntag. Ich habe gerade Ihren Obduktionsbericht gelesen. Betty Winter. Es gibt da eine Passage über den Mageninhalt. Da ist von einer auffälligen Speise die Rede. Sie meinen die Yang Tao, die ich gefunden habe? Wäre den meisten wohl entgangen, war ja auch schon fast verdaut. Was ist denn Yang Tao? Actinidia chinensis. Nie gehört. Eine hühnereigroße Beere mit braungrüner Schale, rau mit feinen Härchen. Innen grünes Fruchtfleisch und dunkelbraune kleine harte Samen. Schmeckt säuerlich. Und wie kam Betty Winter dazu? Ich nehme an, dass sie an ihrem Todestag eine chinesische Mahlzeit zu sich genommen hat. Sollten Sie auch mal probieren, statt sich zu schlägern wie ein Schuljunge. Bitte? Man hört, Sie hätten Brenner gestern krankenhausreif geschlagen. Krankenhausreif? Ich habe ihm nur 2 Schläge auf den Hinterkopf verpasst. Fördert das Denkvermögen. Schwere Fraktur am Arm und auch was an den Beinen. Solche Dinge hört man in meinen Kreisen. Das ist Verleumdung. Wer hat Brenner denn untersucht? Wenn das so ist, dann tippe ich mal auf Dr. Borghausen. Der Kollege zeigt sich manchmal recht erfinderisch. Er hat ein spezielles Berufsethos. Danke. Charlie? Ist das ein Geheimwort? Hast du schon mal rausgefunden in der Adenauer-Sache? Guten Tag, Vater. Nein, ich... Morgen sehe ich ihn. Hast du überhaupt schon was unternommen? Ja, heute ist Sonntag. Weißt du, wie wichtig die Sache ist? Ich stehe mit meinem guten Namen für dich ein. Ich habe schon eine Spur. Wirklich? Vermutlich arbeitet der Erpresser selbst bei den Fortwerken. Wie kommst du da drauf? Vater, warum sollte er sonst wollen, dass die Fortwerke in Berlin bleiben? Das kann eine Finte sein. Konrads Gegner arbeiten mit allen Mitteln. Die wollen ihn aus der Politik treiben. Und dann Gnade uns Jott. Er soll alle Personen auflisten, die von der geheimen Verabredung zwischen ihm und der Bank wissen. Das hat er doch schon gemacht. Das sind alles integre Leute. Dann lass mir die Liste mal zukommen. Vielleicht ergibt sich eine Verbindung zu den Fortwerken hier. Was denn noch? Sind Sie der Kommissar, der im Fall Winter ermittelt? Wie kommen Sie darauf? Steht in der Zeitung. Woher haben Sie meine Nummer? Von einem gemeinsamen Bekannten. Krempin? Sind Sie das etwa? Sie sind so gut, wie Oppenberg sagt. Sie müssen eine Aussage machen. Sie sind ein wichtiger Zeuge. Ich bin Ihr Hauptverdächtiger. Was wollen Sie? Ich habe Betty nicht umgebracht. Und warum verstecken Sie sich? Weil ich die Apparatur gebaut habe. Welche Apparatur? Ich wollte bloß die Kamera zerstören, wie Oppenberg es verlangt hat. Moment. Oppenberg hat Sie beauftragt, die Aufnahmegeräte von Bellmann zu zerstören? Ja, damit Bellmann seinen Film nicht fertig kriegt. Davon hat mir Oppenberg kein Wort gesagt. Die beiden drehen eigentlich den gleichen Film. Der zuerst rauskommt, macht das Geschäft. Kommen Sie ins Präsidium und machen Sie eine Aussage. Schade. Sie verstehen mich nicht. Krempin? Krempin, hol ich der Teufel. Ich muss unbedingt Herrn Oppenberg sprechen. Die Veranstaltung hat bereits angefangen, aber schön, dass Sie es einrichten konnten. Wir brauchen jede Unterstützung. Ich auch. Darf ich fragen, welches Kino Sie leiten? Das Rote, am Alex. Ah ja. Und hier ist meine Eintrittskarte. Kommissar Rath. Dann darf ich Sie begleiten. Dann, meine Damen und Herren, begeben wir uns in die Hand der amerikanischen Western Electric. Sie liefern die Abspielgeräte und natürlich die Filme. Ich hoffe, Sie haben Neuigkeiten. Wie man es nennt. Neu für mich, aber nicht für Sie. Ich habe mit Krempin gesprochen. Sie haben ihn gefunden. Habe ich nicht, das wissen Sie genau. Hören Sie mit diesem Schmierentheater auf. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Krempin war in Ihrem Auftrag bei Bellmann, um die Produktion zu sabotieren. Er hat es mir selbst gesagt. Hat er? Wie lange? Wenn Sie weiterhin wollen, dass ich Vivien Frank für Sie finde, müssen Sie endlich mit offenen Karten spielen. Gut. Sie haben recht. Er sollte die Dreharbeiten verzögern. Warum? Damit Bellmanns Liebesgewitter später fertig wird, als unser vom Blitz getroffen. Und deshalb wollten Sie auch Bellmanns Hauptdarstellerin aus dem Weg räumen? Das kriegen Sie sich mal ein. Ich habe Felix freie Hand gelassen, ja, aber sicher nicht für einen Mord. Das würde er nie tun. Dann nennen wir es fahrlässige Tötung. Krempin hat die Beleuchtungsanlage manipuliert. Und wir werden bald wissen, wie genau sich das zugetragen hat. Ja, werden Sie? Ja. Das ist schließlich vor laufender Kamera passiert. Das Filmmaterial befindet sich gerade in der Entwicklung. Wie Sie meinen, der Tod von Betty Winter wurde gefilmt? Aus zwei Perspektiven. Entschuldigen die Störung. Herr Oppenberg, Sie wären der nächste Redner. Ich komme. Entschuldigen Sie außerdem meine Neugierde. Aber ich habe gerade mitbekommen, der Tod von Betty Winter wurde gefilmt? Ja, die Kameras liefen weiter. Oh Gott. Darf ich vorstellen, Kommissar Rath und Wolfgang Marquardt, Besitzer der schönsten und größten Lichtspielhäuser Berlins. Haben Sie das denn schon gesehen? Nein. Ehrlich gesagt graut mir davor, das anschauen zu müssen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Lieder eingestellt. Ja, das ist meine Welt und sonst gar nicht. Aha, gut zu wissen. Graf Bellmann, haben Sie mich aber erschreckt. Schlechtes Gewissen, Gräfin Luise. Wollten Sie vielleicht ein bisschen von unserem Make-up für den Hausgebrauch abzwacken? Oh, Sie haben mich überführt. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Jetzt nicht, Gräfin, die anderen kommen gleich. Schade. Ja, wirklich. Luise, mir geht die Sache mit diesem Krempin nicht aus dem Kopf. Wie hat's dieser verdammte Jude Oppenberg geschafft, einen seiner Leute hier einzuschleusen? Ich weiß nicht. Der war nie in der Maske. Hast du sonst irgendwas Neues gehört? Ach, nicht viel. Nur, Miriam hat erzählt, ihre Cousine, die Kostüm bei Oppenberg macht, hat gesagt, dass Vivian Frank verschwunden ist. Schon seit 2 Wochen. Deshalb kommt er mit seinem Film nicht weiter. Was? Bist du sicher? Das sind ja herrliche Nachrichten. Wir gewinnen das Rennen? Ja. Wir können in 14 Tagen rauskommen mit Liebesgewitter. Das sind wir Betty schuldig. Und deinem Bankkonto, erzählt man sich. Es darf ab jetzt nichts mehr schiefgehen. Oppenberg wird bestimmt noch irgendein Ding versuchen. Miriam sagt übrigens, dass unser Film genauso ist wie der von Oppenberg. Ein Gott verliebt sich in eine Sterbliche und so weiter. Nein, nein. Unser Ansatz ist viel origineller. Was war das für ein Lied, das du gerade gesungen hast? Ist aus dem neuen Jannings-Film, Der blaue Engel. Der kommt doch erst im April. Ich habe da Aushilfsmaske gemacht ein paar Tage. Die Dietrich hat das in der Garderobe gesungen. Die Dietrich? Will man das denn hören? Da finde ich unseren Viktor viel schmissiger. Hm. Liebesgewitter. 20 Minuten bis Drehbeginn. Kinoraum, innen, Nacht. Der geheimnisvolle Fremde sitzt auf einem plüschigen Sessel. Versunken. Sinnierend. Nahaufnahme, sein Gesicht. Seine glänzenden Augen. Sie schauen ins Licht. Schrifttafel? Betty. Die sanften Linien eines Gesichts, auf die Leinwand gezeichnet, allein vom Licht. Ein Ausschnitt aus dem Betty-Winter-Film Gräfin Esterhazy. Betty Winter tanzt auf einem Ball. Schrifttafel? Sie haben dich mir gestohlen. Tränen sammeln sich in den Augen des Mannes. Er weint über den Verlust, den nur er versteht. Er vergräbt sein Gesicht in den Händen. Doch auf einmal wird er ganz still. Er richtet sich auf, blickt direkt in die Kamera. Die Trauer weicht der Wut. Großaufnahme, sein Gesicht. Hass leuchtet jetzt in seinen Augen. Er will Rache. Er greift einen Stift, beginnt zu schreiben. Über seine Schulter sehen wir das Blatt, auf das er schreibt. Namen darauf: Betty Winter und Vivian Frank. Durchgestrichen. Der geheimnisvolle Mann schreibt: Marlene Dietrich, Eva Kröger, Hertha von Walter, Jeanette Fastré. Ich falte deine breite Hände, ich flechte Blumen in dein Haar. Ach, Liebste, dies ist nicht das Ende, dein Schein wird heller, ja, für immer. Die laute Welt ist so verderblich, drum schenk ich dir das stille Licht. Du wirst durch meine Hand unsterblich, die Sterne kennen dein Gesicht, die Sterne kennen. Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in 6 Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung: Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 2. Mit Jakob Diehl als Marquardt. Jan-Gregor Kremp als Bellmann. Ole Lagerpusch als Gerion Rath. Sei doch mal 5 Minuten still. Alice Dwyer als Charlie Ritter. Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräf. Sowie Lou Strenger als Luise. Als Gäste Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz und Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg. Lass doch verstummen alle Worte. In weiteren Rollen Joachim Paul Asböck, Ralf Drexler, Arvid Birnbaum, Johannes Benecke, Aido Abay, Andreas Grotka, Wolf Agnol und viele andere. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Celachmetovic. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.